Gedanken, Werner? Da sind Sie ja. Ich wollte eben gehen und Sie in Ihrem neuen Quartier besuchen, Herr Major. Um mir auf den Wirt des Alten die Ohren voll zu fluchen. Das hätte ich beiher getan, ja. Ja, aber eigentlich wollte ich mich nur bei Ihnen bedanken, dass Sie so gut gewesen und mir die 100 Louis d'Or aufgehoben. Just hat sie mir wiedergegeben. Es wäre mir wohl freilich lieb, wenn Sie mir sie noch länger aufheben könnten. Aber Sie sind in ein neues Quartier gezogen, das weder Sie noch ich kennen. Wer weiß, wie es da ist. Sie könnten Ihnen da gestohlen werden. Und Sie müssten sie mir ersetzen. Seit wann bist du so vorsichtig, Werner? Man kann heutzutage mit seinem Geld nicht vorsichtig genug sein. Danach hatte ich noch was an Sie zu bestellen, Herr Major. Von der Rittmeisterin Marloff. Ich kam eben von ihr her. Ihr Mann ist Ihnen ja 400 Taler schuldig geblieben. Hier schickt sie Ihnen auf Abschlag 100 Dukaten. Ich mochte wohl selber Ursache sein, dass sie die Summe nicht ganz schickt. Denn sie war mir auch 1,80 Taler schuldig. Und weil sie dachte, ich wäre gekommen, sie zu mahnen, so gab sie mir sie aus dem Röllchen, das für sie schon zurechtgelegt hatte. Warum sehen Sie mich so starr an? So nehmen Sie doch, Herr Major. Werner. Was fehlt Ihnen? Werner. Was ärgert Sie? Dass es die 400 Taler nicht ganz sind. Oh, nun, Herr Major. Haben Sie mich denn nicht verstanden? Eben weil ich dich verstanden habe. Was sagen Sie? Werner, wenn du nun von mir hörst, dass die Marloffin heute ganz früh selbst bei mir gewesen ist, dass sie mich bei Heller und Pfennig bezahlt hat, was wirst du dann sagen? Ich werde sagen, dass ich gelogen habe. Und dass es eine hundsfötsche Sache ums Lügen ist, weil man darüber ertappt werden kann. Und wirst dich schämen. Aber der mich so zu lügen zwingt, was sollte der? Sollte der sich nicht auch schämen? Sehen Sie, Herr Major, wenn ich sagte, dass mich Ihr Verfahren nicht verdrösse, so hätte ich wieder gelogen. Und ich will nicht mehr lügen. Sei nicht verdrießlich, Werner. Aber ich brauche dein Geld nicht. Ach, Sie brauchen es nicht. Und verkaufen lieber. Und versetzen lieber. Und bringen sich lieber in der Leute Mäuler. Die Leute mögen es immer wissen, dass ich nichts mehr habe. Man muss nicht reich erscheinen wollen, als man ist. Aber warum ärmer? Wir haben, solange unser Freund hat. Es ziemt sich nicht, dass ich dein Schuldner bin. Ziemt sich nicht. Wenn an einem heißen Tage, den uns die Sonne und der Feind heiß machte, sich ihr Reitknecht mit den Kantinen verloren hatte und sie zu mir kamen und sagten, Werner, hast du nichts zu trinken? Und ich ihnen meine Feldflasche reichte. Nicht wahr? Sie nahmen und tranken. Ziemte sich das? Bei meiner armen Seele, wenn ein Trunk faules Wasser damals nicht oft mehr wert war als alle der Quark. Und nehmen Sie, lieber Major, bilden Sie sich ein, es ist Wasser. Auch das hat Gott für alle geschaffen. Du marterst mich, du hörst es ja. Ich will dein Schuldner nicht sein. Es ziemte sich nicht. Nun wollen Sie nicht. Ja, das ist was anderes. Sie wollen mein Schuldner nicht sein. Wenn Sie es denn aber schon wären, Herr Major, oder sind Sie dem Manne nichts schuldig, der einmal den Hieb auffing, der ihn den Kopf spalten sollte, und ein andermal den Arm vom Rumpf hieb, der eben losdrücken und ihm die Kugel durch die Brust jagen wollte? Was können Sie diesem Manne mehr schuldig werden? Oder hat es mit meinem Halse weniger zu sagen als mit meinem Beutel? Warum verstehst du mich nicht recht? Ich sage, ich will dein Schuldner nicht sein. Nämlich in den Umständen nicht, in welchen ich mich jetzt befinde. Ach so, so. Sie wollen es versparen bis auf bessere Zeiten. Sie wollen ein andermal Geld von mir borgen, wenn Sie selbst welches haben und ich vielleicht keins. Man muss nicht borgen. Am wenigsten so dann von einem, der sein Geld selbst braucht. Oh ja, so einer bin ich. Wozu brauchte ich's denn? Wo man einen Wachtmeister nötig hat, gibt man ihm auch zu leben. Du brauchst es mehr als Wachtmeister zu werden. Dich auf einer Bahn weiterzubringen, auf der ohne Geld auch der Würdigste zurückbleiben kann. Mehr als Wachtmeister zu werden? Daran denke ich nicht. Ich bin ein guter Wachtmeister und dürfte leicht ein schlechter Rittmeister und sicherlich noch ein schlechterer General werden. Werner, ich habe es nicht gern gehört, was mir Just gesagt hat. Du hast dein Gut verkauft und willst wieder herumschwärmen. Lass mich nicht von dir glauben, dass du nicht sowohl das Metier als die wilde, liederliche Lebensart liebest, die unglücklicherweise damit verbunden ist. Man muss Soldat sein für sein Land.